ums Geld geht in unserem Lande, dann sind es nicht militärische Sicherheitsprobleme, militärische Geheimnisse. Wenn es ums Geld geht, ist es unser aller Angelegenheit. Wenn der Zins auf dem Bankguthaben nicht mehr ausreicht, um die Geldentwertung zu decken, wenn der Sparer nicht mehr über ein zweites Einkommen verfügen kann, sondern sein Sparziel stehen lassen muss, um noch die Substanz mit geringen Minderungen zu erhalten, dann sind die Dinge in diesem Lande nicht mehr in Ordnung. Ich habe hier und auch draußen im Lande gesagt, ich gehöre nicht zu denen, die jemals eine totale Preisstabilität versprochen haben. Die damals sagten 4, 3, 2, 1 und ein halbes Prozent und so weiter. Ich habe immer erklärt, dass die politische und soziale Stabilität den Vorrang hat vor einer Verehrung des Geldwertes als einer absoluten, gewissermaßen dogmatischen Größe. Wenn aber der Zins auf dem Bankguthaben nicht mehr ausreicht, um die Geldentwertung zu decken, wenn der Sparer nicht mehr über ein zweites Einkommen verfügen kann, sondern sein Sparziel stehen lassen muss, um noch die Substanz mit geringen Minderungen zu erhalten, dann sind die Dinge in diesem Lande nicht mehr in Ordnung. Man sagt heute, wir können doch zu Hause keine Stabilitätspolitik machen, wenn rings um uns herum alles inflationär sündigt. Die neue Legende, sie ist ja auch nicht neu. Die Legende heißt jetzt, das böse Ausland ist daran schuld. Hier darf ich das Wort erwähnen, Stability begins at home. Das sage ich dann auch, warum. Wenn der Zins auf dem Bankguthaben nicht mehr ausreicht, um die Geldentwertung zu decken, wenn der Sparer nicht mehr über ein zweites Einkommen verfügen kann, sondern sein Sparziel stehen lassen muss, um noch die Substanz mit geringen Minderungen zu erhalten, dann sind die Dinge in diesem Lande nicht mehr in Ordnung.